Erster Petrus und Johannes reden mit den Leuten. Da kommen die Priester und Soldaten vom Tempel und die Sadduzäer. Zweiter, sie sind wütend. Denn Petrus und Johannes erzählen von Jesus. Sie sagen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dritter, sie nehmen Petrus und Johannes fest. Sie sperren sie bis morgen ein. Es ist schon Abend. Vierter, aber viele Leute hören die Worte und glauben. Es sind ungefähr 5000 Männer. Fünfter, am nächsten Tag treffen sich die wichtigen Leute in Jerusalem. Es sind die Oberen, die Ältesten und die Lehrer. Sechster, auch Annas, der Hohepriester, ist da. Und Kaiphas, Johannes und Alexander sind auch da. Alle wichtigen Priester sind da. Siebter, sie holen Petrus und Johannes. Sie fragen, wer hat euch die Kraft gegeben? In wessen Namen habt ihr das getan? Achter, Petrus ist voll Heiligen Geist. Er sagt, Oberste und Älteste des Volkes, Neunter, wir müssen uns heute erklären. Es geht um einen kranken Mann. Wer hat ihn gesund gemacht? Zehnter, ich sage euch allen, es ist Jesus Christus. Ihr habt ihn gekreuzigt. Aber Gott hat ihn auferweckt. Durch Jesus ist dieser Mann gesund geworden. Elfter, Jesus ist wie ein Stein. Ihr Bauleute habt ihn weggeworfen. Aber er ist jetzt der wichtigste Stein. Zwölfter, nur Jesus kann uns retten. Es gibt keinen anderen Namen. Gott hat uns keinen anderen Namen gegeben, der uns retten kann. Dreizehnter, die Leute sehen, dass Petrus und Johannes mutig sind. Sie wissen, dass sie keine Gelehrten sind. Sie wundern sich. Sie wissen, dass sie mit Jesus zusammen waren. Vierzehnter, sie sehen auch den Mann, der gesund wurde. Er steht bei Petrus und Johannes. Die Leute wissen nicht, was sie sagen sollen. Fünfzehnter, sie schicken Petrus und Johannes hinaus. Dann reden sie miteinander. Sechzehnter, sie sagen, was sollen wir mit diesen Männern machen? Jeder in Jerusalem weiß, dass sie ein großes Zeichen getan haben. Wir können es nicht leugnen. Siebzehnter, aber wir müssen sie stoppen. Sonst erzählen sie noch mehr Leute davon. Wir müssen ihnen verbieten, von Jesus zu reden. Achtzehnter, sie rufen Petrus und Johannes. Sie sagen, ihr dürft nicht mehr von Jesus erzählen. Ihr dürft nicht mehr in seinem Namen lehren. Neunzehnter, aber Petrus und Johannes antworten, was ist richtig vor Gott? Sollen wir auf euch hören oder auf Gott? Das müsst ihr selbst entscheiden. Zwanzigster, wir müssen von dem erzählen, was wir gesehen und gehört haben. 21. Die Obersten drohen ihnen. Dann lassen sie sie gehen. Sie können sie nicht bestrafen. Denn alle Leute loben Gott für das, was geschehen ist. 22. Der Mann, der gesund wurde, war über 40 Jahre alt. 23. Petrus und Johannes gehen zu ihren Freunden. Sie erzählen, was die Hohenpriester und Ältesten gesagt haben. 24. Die Freunde hören zu. Dann beten sie zusammen zu Gott. Sie sagen, Herr, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Du hast das Meer gemacht und alles, was darin ist. 25. Du hast durch David gesprochen. David war dein Diener. Er hat gesagt, warum sind die Völker so wütend? Warum denken sie an leere Dinge? 26. Die Könige der Erde kommen. Die Herrscher treffen sich. Sie sind gegen den Herrn und gegen seinen Christus. 27. In dieser Stadt haben sie sich gegen Jesus getroffen. Jesus ist dein heiliger Diener. Du hast ihn gesalbt. Herodes und Pontius Pilatus waren dabei. Auch die Völker Israels waren dabei. 28. Sie haben das getan, was du vorher bestimmt hast. 29. Herr, sieh ihre Drohungen. Hilf deinen Dienern, mutig dein Wort zu sagen. 30. Zeige deine Macht. Heile die Kranken. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Das soll durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus geschehen. 31. Sie beten. Dann bebt der Ort, wo sie sind. Alle werden voll Heiligen Geist. Sie reden mutig von Gott. 32. Alle, die an Jesus glauben, sind wie ein Herz und eine Seele. Keiner sagt, dass etwas nur ihm gehört. Sie teilen alles miteinander. 33. Die Apostel erzählen mit großer Kraft, dass Jesus auferstanden ist. Gott ist sehr gut zu ihnen allen. 34. Es gibt keine armen Leute mehr. Wer ein Grundstück oder ein Haus hat, verkauft es. Sie bringen das Geld. 35. Sie legen das Geld vor die Füße der Apostel. Die Apostel geben jedem, was er braucht. 36. Josef ist ein Mann. Die Apostel nennen ihn Barnabas. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er ist ein Levit. Er kommt aus Zypern. 37. Er verkauft ein Feld. Er bringt das Geld und legt es vor die Füße der Apostel.